Guten Tag, Herr Hilbert. Hallo. Herr Hilbert, wir konzentrieren uns auf die Schulen, nicht auf die Hochschulen. Wie lautet ja. Ihre Bilanz nach einer Woche Bildungsstreik? Naja, meine Bilanz nach einer Woche Bildungsstreik, natürlich viel Protest, viele kaputte Dinge. Aber ich denke, der Fokus, die Bildung ist ein bisschen an den Rand gerutscht. Sie haben nicht mitgemacht als Bundesschülerkonferenz? Wir haben als Bundesschülerkonferenz nicht mitgemacht. Wir haben gesagt, unsere Länder sollen selbst entscheiden, welche Tätigkeiten sie in dieser Woche durchführen. Und so sind wir verblieben. Wir sind aber trotzdem einer Meinung oder mit vielen Landesschülervertretungen einer Meinung, dass es doch besser ist, wenn man sich an der Schule in den Strukturen einbringt und dort bildungstechnisch, bildungspolitisch mitmischt. Ich muss auch noch nachfragen, einzelne Landesschülervertretungen, die ja in ihrer Bundesschülerkonferenz zusammengefasst sind, die haben sehr wohl mitgemacht oder nicht? Nein. Auch nicht. Warum nicht? Gibt es für Sie keine Missstände im Schulwesen? Nein, es gibt viele Missstände im Schulwesen und man muss natürlich oder man sollte in diesem Schulwesen auch vieles ändern. Nur sehen wir doch mal diesen Bildungsstreik an. Zum einen forderte dort ja mehr Basisdemokratie, mehr Transparenz und Demokratie. Aber meines Erachtens hat dieser Bildungsstreik ja eigentlich gar nichts mit Demokratie zu tun, denn es gab ja gar keine Urabstimmung. Wer hat die einzelnen Schüler in den Ländern gefragt? Dann gab es dort scharfe Kapitalismuskritik, es ist Gewalt ausgebrochen. Das sind doch alles bestimmte Dinge, die man als demokratisches Gremium nicht unterstützen sollte. Was würden Sie denn sagen, wie viele Schüler haben insgesamt mitgemacht? 100% bestimmt nicht, aber... Nein, sicherlich nicht. Haben Sie da eine Zahl? Nein, eine Zahl habe ich auch nicht, die kann ich Ihnen auch nicht nennen, weil die ganze Sache ja von Studentenvertretungen, von Studentenorganisationen organisiert wurde. Und eigentlich wurden dort nur Schüler mit aufs Boot geholt oder wurde versucht, sage ich mal, Studentenproteste zu unterstützen, so dass die ganze Sache ein bisschen mehr aussieht. Das heißt, Sie hätten sich als fünftes Rad am Wagen gefühlt? Richtig. Dann sagen Sie doch mal, welche Missstände Sie vor allen Dingen beklagen an den derzeitigen Schulen? Ja, welche Missstände beklagen wir? Zum einen ist es sicherlich in den einzelnen Ländern der Lehrermangel, das ganze Problem der Ganztagsschule, das dreigliedrige Schulsystem. Und natürlich auch der Gesichtspunkt, dass, die sozialen Gruppen, die nicht so stark dastehen, doch schon es schwerer haben, einen guten Bildungsabschluss in Deutschland zu absolvieren. Um mal eins rauszugreifen, Lehrermangel, haben Sie den Eindruck, dass die Kultusministerkonferenz das Problem verstanden hat? Ich denke zum Teil ja und zum Teil nein, würde ich eher sagen. Ich denke, das Problem liegt aber auch darin, dass der Lehrerberuf oder das Ansehen des Lehrers ja so in den kommenden Jahren doch schon ein bisschen verkommen ist und dass dieser Beruf nicht mehr so stark aufgegriffen wird. Und wir haben ja jetzt nicht den Lehrermangel oder wir haben ja nicht weniger Lehrer jetzt in allen Schulbereichen, sondern wir haben ja dort eher einen Mangel in den naturwissenschaftlichen Fächern. Der auch nicht so schnell zu beheben sein wird. Danke. Richtig. Für das Gespräch, Benjamin Hilbert, Vorsitzender der Bundesschülerkonferenz. Dankeschön.